herzlich willkommen zurück zur Chaosbude. Ich bin Mike. Und ich bin Philipp. Und wir haben immer noch keinen ordentlichen Anfang. Ja, aber wie gesagt, wir sind einfach mal wieder da. Das ist schön. Und das Wetter ist mies draußen. Und was macht man natürlich bei so einem miesen Wetter? Man spielt Computer. Mike und ich sind gerade wieder am Spielen, Diablo 3. Mike, was sagst du dazu? Ich bin noch gerade ein bisschen müde, ich bin gerade erst aufgestanden. Okay. Ja, wer es vielleicht noch nicht weiß, in Kürze wird das neue Add-on für Diablo 3 erscheinen, Reapers of Souls. Im Vornherein wurde ja schon so ein kleines Update durchgeführt von 10 GB. Und ja, da wurden schon einige Sachen eingespielt und dementsprechend ist das Spiel auch ein bisschen interessanter geworden. Ein bisschen anders geworden einfach. Ein bisschen anders, ein bisschen interessanter. Eine ganz einschneidende Veränderung ist, sind die Paragon-Level, glaube ich, wer das noch kennt. Dass die jetzt auch die Paragon-Level. Ja, was sind Paragon-Level? Also im Grunde genommen erstmal Diablo 3, wer es nicht kennt, ist ja ein Hack-and-Slay-Spiel. Man hat einen Helden, man kann ihn ausrüsten. Der kann einfach stärker werden und besser und größer und Level aufsteigen. Im Moment sind es maximal 60 Level. Im Add-on Reapers of Souls werden es dann 70 sein. Genau, nachdem du eben das letzte Level erreicht hast, 60 oder 70, geht es dann weiter in so eine Art, dann levelst du weiter, im Grunde genommen. Man kriegt dafür bestimmte Bonis, die man inzwischen mit dem neuen Update auch selber aussuchen kann, welche Bonis man dafür seinen Charakter benutzen möchte. Ja, die sind ein bisschen charakterunabhängig. Ja, die sind ein bisschen zum alten Skill Tree zurückgekehrt. Ja, genau. Nee, und es macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ja, wie gesagt, wer das Spiel kennt und jetzt doch mal das Add-on wieder anspielt, beziehungsweise das vorinstallierte, der wird merken, es hat sich einiges verändert. Und ich finde, es fühlt sich gut an, auf jeden Fall. Hat was, würde ich sagen. Wie früher. Am Anfang haben sich ja viele immer beschwert. Ich finde, dass sie die Schwierigkeitsgrade ein bisschen besser ausbalanciert haben. Ja, aber auch so vom Gameplay selbst finde ich, dass es sich gut anfühlt. Also es ist so wie früher. Am Anfang habe ich es noch ein bisschen bemängelt. Naja, man muss sich auch erstmal wieder reinfinden. Die ganzen Charaktere haben sich halt auch so stark verändert, dass man seinen vorigen Charakter halt komplett verändern muss. Ja, das hat mir natürlich meinem Zauberer nicht so gut getan. Die Gegenstände sind jetzt erheblich stärker, die gedroppt werden. Also erheblich mehr Werte für seinen Charakter sind auf den Gegenständen. Also. Die Gegenstände, die du jetzt bekommst, die neuen Gegenstände, sind charakterspezifisch. Du findest also halt, wenn du mit einem Barbaren spielst, der mehr auf Stärke geht, findest du dementsprechend auch mehr Sachen, die deine Stärke fördern oder deine spezifische Fähigkeit für so einen Barbaren. Ich war auch mit zwei Barbaren unterwegs, die nicht wirklich stark sind, aber immerhin auch trotzdem irgendwo Spaß machen. Und so, jetzt bin ich gespannt bei den. Ah, lock sie weg. Aber wir wollten ja gar nicht so direkt über Diablo sprechen, sondern wir wollten doch eigentlich über Titanfall sprechen. Das genau auch. Mike und ich, wir haben uns keinen Kosten und Mühen gescheut und haben uns den neuen, wie soll ich sagen, es ist ein. Ein Shooter. Ich würde sagen, es ist. Ja, Shooter schon, aber ich wollte gerade sagen, so soll man es neuen Stern am Himmel der Gaming-Szene, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, die Entwickler sind ja gar keine neuen Sterne, sondern die Entwickler sind ja von den alten Call of Duty-Teilen abgespaltet. Die haben sich dann irgendwann mit Infinity Ward nicht mehr verstanden und haben dann ihr eigenes Studio gegründet. Und das ist das erste Spiel, was sie halt jetzt rausgebracht haben. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Die Idee finde ich toll. Wer Call of Duty kennt, jetzt fangen wir wieder so an, wer Diablo kennt, wer Call of Duty kennt. Nein, wer Call of Duty kennt, wird wissen, dass das ein Shooter ist, der Parks. Sich meistens in den so Kriegsszenarien mäßig wieder so angesiedelt hat. Und das ist bei Titanfall ähnlich. Allerdings haben sie sich ein paar Kleinigkeiten einfallen lassen, die das Spiel eben doch von anderen Spielen abhebt. Klar, du rennst auch mit Waffe und mit Waffe durch die Gegend und so weiter und so fort, aber es gibt zum Beispiel da eben was Besonderes. Es gibt eben die Titans, das sind so eine Art Kampfroboter und die kann man steuern und in denen kann man auch oder sich auch von denen beschützen lassen, ne? Ja, es gibt die Titans und man. Na, die Neuerung ist ja nicht nur die Titans. Die Neuerungen sind zum Beispiel auch die Sache, dass du durch Freerunning-Einlagen zum Beispiel an Häuserwänden langläufen kannst, Häuserwände hochlaufen kannst, springen und ziemlich schnell bist. Und dadurch ist das halt nochmal ein ganz anderes Spielgefühl als bei einem Call of Duty, wo man halt die ganze Zeit nur am Boden langläuft. Da springt man halt sehr viel auch bei Titanfalls auf den Dächern rum, hinter irgendwelchen Fahrzeugen. Man springt auf die Titans drauf, was halt eine ganz andere, ein ganz anderes Spielgefühl ergibt. In der Tat. Also es macht auch wirklich Spaß. Du kannst aus allen Lagen, die Titans haben Schild, die haben verschiedene Waffen. Es gibt verschiedene Titans eben, die du auch steuern kannst, ob es im Angriff oder Verteidigung geht. Also es ist auf jeden Fall anders. Bei Battlefield gibt es eben die ganzen Panzer und Flugzeuge und weiß der Geier. Und hier gibt es eben diese Titans und die machen das Spiel wesentlich interessanter, wie ich finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich bin ja auch überabgelenkt, weil ich hier noch mit meinem Barbaren versuche, mich so ein bisschen durchzuklöppeln. Mehr schlecht als recht. Die ganze Zeit verrecken. Ja, es geht eigentlich, aber wie gesagt, mein Zauberer ist auch ein bisschen ein etwas stärkerer Charakter, aber ich wollte jetzt trotzdem jetzt einfach mal hier versuchen. Es ist immer schön, anderen Leuten beim Spielen zuzuhören, die Geräusche machen. Na, ich weiß ja nicht, inwiefern man was von mir hört. Oh, ey, wie lange wir jetzt an diesen Leichen hier rumklöppeln? Ich hoffe, es gibt jetzt bald auch gute Gegenstände. Vielleicht versuchst du einfach auch zu überleben, dann können wir mal gemeinsam den angreifen. Ich warte mal. Ah! Du kannst sagen, ich warte mal auf dich. Aber du sollst. Was findest du denn bis jetzt gut an Titanfall? Also, was finde ich gut? Genau, Konzentration. Was finde ich gut? Das ist erstmal irgendwas anderes ist. Die Titans finde ich gut. Wie gesagt, man kann sie nicht immer rufen. Sie haben so eine Art Cooldown. Man muss gewisse Zeit warten, ehe man den rufen kann. Der wird dann in einer Art Kapsel aus dem Weltraum abgeschossen und landet dann direkt auf dem Schlachtfeld. Man kann den Titan auch taktisch einsetzen. Das heißt, du kannst auch den Titan ja in gewisser Hinsicht auf andere Leute abschmeißen sozusagen und die sterben dann. Ganz witzig. Und ja, was finde ich gut? Wie gesagt, dass man, ja, diese Vielseitigkeit, die sich da irgendwo macht, diese taktische, es ist einfach nicht so stumpf, ich schieße jetzt, sondern eben, genau, du kannst an Wänden lang springen, du hast Doppelsprung und ja, das macht, also ich finde dieses Spieltempo, was einfach dafür da ist. Viele sagen zwar, klar, bei Battlefield hast du ein ganz anderes Spielgefühl als bei Titanfall. Sie sagen eben auch, es ist so Call of Duty-Abklatsch, aber will ich nicht ganz so sagen. Also ich finde, das Beste daran ist halt die Geschwindigkeit. Also es ist wirklich ein ziemlich schnelles Spiel, aber auch halt, dass die Titans sind schon ziemlich stark, aber nicht unbesiegbar. Halt als Fußsoldat kriegt man trotzdem immer mal schnell einen Titan kaputtgeschossen, sagen wir mal eher so. Ja. Und das ist halt das Coole, weil du stehst irgendwo auf einem Haus, schießt mit deinem Raketenwerfer auf den Titan. Irgendwelche anderen Leute schießen halt auch mit ihrem Raketenwerfer und das geht dann ratzfatz, dann ist so ein Titan wieder kaputt. Und man fühlt sich halt nicht unterlegen. Wie bei Battlefield fühlt man sich schnell mal, wenn dann ein Riesenpanzer kommt, unterlegen. Die Karten sind so groß, dass die Leute einfach so groß verteilen. Und bei Titanfall sind es zwar nur 12 Spieler auf der Karte, dort laufen aber dann Bots rum. Und die Karte fühlt sich immer irgendwie belebt an. Also sie fühlt sich nicht so leer an wie bei Battlefield oft. Bei Battlefield habe ich oft das Gefühl, dass ich rumlaufe und erstmal irgendwie suchen muss, wo gerade die Action abgeht. Und bei Titanfall geht halt einfach überall die Action ab. Es gibt eben auch die halt alten Modis wie Capture the Flag und so weiter und so fort oder irgendwelche Punkte einnehmen und halten. Also, finde ich schon ganz gut. Ich habe mir gestern auch dann noch den Season Pass gleich geschubt. Du hast den dir geholt, ja? Ja, 20 Euro. Ist gut, oder? Naja, es gibt halt ja noch nichts für den Season Pass, aber dafür gibt es halt dann. Ich dachte, mehr Karten DLCs. Und so. Na, die gibt's dann halt später, ne? Jetzt ist das Spiel gerade erst rausgekommen. Oh, Legendary. Oh, das war schon was gedroppt, ja. Mhm. Bei mir nichts. Immerhin. Jedenfalls, nee, ich habe mir, weil mir das Spiel so viel Spaß gemacht hat und ich denke, dass ich noch ein bisschen weiter, dass ich spielen werde, habe ich mir gleich für einen vergünstigten Preis den Season Pass bestellt. Ja, nett auf jeden Fall. Ja. Bei mir nicht so. Naja, gut, ich mag sagen mal, meine beiden Waffen sind leider besser. Aber. Warte mal, kannst du mir mal. Wirf mir den mal rüber. Muss ich mal mit dem zweiten Woche vergleichen. Er hat ordentlich Leben pro Treffer, ne? Ja, deswegen gucke ich, weil meine zweite Waffe auch Leben pro Treffer. Also ich würde fast sagen, das ist besser als deine zweite Waffe. Ich probiere die mal aus. So, Lass sehen, ja, wie sieht der Dolch aus? Hast du denn auch was zu bemängeln an Titanfall? Ja, im Moment habe ich bemängle ich so, dass die Server irgendwie immer abschmieren bei mir. Also bei mir steht immer keine Verbindung zum Server möglich. Was ich auch ein bisschen bemängle, ist diese ganze Ladezeit. Und offensichtlich, du kannst mich auch korrigieren, kann man diesen Single, es gibt keinen Singleplayer-Modus, oder? Nein, es gibt keinen Singleplayer-Modus. Du musst also immer die Kampagne auch mit anderen spielen. Es gibt halt eine Kampagne, aber es gibt keinen Singleplayer. Es ist halt hauptsächlich Multiplayer. Ich finde auch doof irgendwo, klar, es ist gut, dass du mit welchem mitspielst, aber ich finde es irgendwo auch doof, dass du immer warten musst, bis alle bereit sind. Dann springen wieder welche ab und so weiter und so fort. Naja, die Wartezeit läuft halt einfach einmal runter. Ich glaube, es sind 90 Sekunden, ne? Die kommt einem manchmal schon ganz schön lange vor, wenn man die Kampagne spielt und dann da in dem Warteraum sitzt. Aber wenn man dann am Spielen ist, dann... Wie weit hast du jetzt schon gespielt? Ich bin Rang 13 oder 14. Ich bin gerade mal Rang 3, glaube ich. Und ich habe die Kampagne einmal durchgespielt. Und was aber sagst du jetzt? Ist es ein Spiel, was lange halten wird? Doch, also ich finde es halt gut, dass auch Leute, die nicht so viel Ahnung haben, also die nicht jeden Tag so viel spielen, auch eine Chance haben, da sich dieses ganze Feld, also es laufen halt viele Bots auch rum und dadurch hat man halt auch immer was zum Abschießen und wird halt nicht gleich sofort getötet, wenn man nicht so der Pro-Skiller ist wie andere Leute. Also mir macht es gut Spaß. Ich denke, wenn sich da mehr Leute aus unserem Freundeskreis finden würden, würde es bestimmt gut abgehen. Ja, das ist eben, die Leute zu bekehren, ne? Ja, du willst niemanden bekehren. Und zu sagen, hey, spielt das, es ist cool. Das Problem ist, dass das Spiel 50 Euro kostet und die meisten keine Lust haben, für irgendein Spiel 50 Euro auszugeben. Ja, aber für Battlefield haben auch alle ausgeben wollen. Battlefield 4 ist raus, viele haben es gekauft. Aber vielleicht, weil es eine bekannte Marke ist und Titanfall nicht so eine, also da das ja jetzt das erste Spiel von dem Entwicklerstudio ist, noch nicht eine richtige Marke ist. Ich finde es auf jeden Fall ist ein Geheimtipp für mich. Geheimtipp. Es wurde schon ziemlich gehypt vorher. Also es war wirklich lange vorher gehypt. Ich habe da lange mich nicht für interessiert und dann habe ich irgendwann ein YouTube-Video geguckt und dann hat es mich irgendwie doch gepackt. Also, lange habe ich es eigentlich ignoriert. Ich finde auch cool, wie es animiert ist, wie du in diese Titans reingehen kannst. Entweder greift dich dieser Roboter und packt dich rein oder du kannst von oben reinspringen und... Du kannst auch auf die Titans draufspringen und von hinten dich den Kopf aufschrauben, ne? Und da reinschießen, glaube ich. Also mit dem Reinschießen hat das bei mir bis jetzt noch nicht geklappt, aber irgendwie soll das wohl so gehen. Ich habe gesehen, dass man in einem Video, bei mir jetzt persönlich auch noch nicht geklappt, dass man zum Beispiel, wenn man zwei Titans gegeneinander kämpfen, dass du irgendwie auch diesen Piloten, nennen sich Piloten, die in den Titans drin stecken, dass du die auch irgendwie so rausreißen kannst. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auch voll nett, auf jeden Fall. Gegenseitig, also die Titans können sich gegenseitig schlagen, das geht. Aber ich bin nicht so gut in der Steuerung von den Titans, deswegen lasse ich den bei mir immer nur nebenbei herlaufen. Ah, und dich unterstützen sozusagen. Ja, wie gesagt, es lässt sich erstmal schauen. Die Zeit wird es erstmal zeigen, was genau wie das Spiel jetzt ankommt, würde ich sagen. Am Anfang ist immer gehypt, aber ob sich jetzt wirklich auf Dauer durchsetzen wird. Na, ich denke, es wird schon irgendeine Spielerschaft finden, weil da es ziemlich gut ausbalanciert ist und halt doch verdammt viel Spaß macht. Also ich finde, man sollte dem Spiel eine Chance geben, auf jeden Fall. Das einzige kleine Manko, was mich ein bisschen erschrocken hat, sind 50 GB Download. Ja, das war schon ziemlich gierig. Ein bisschen erschrocken, da dachte ich so, oh, wo mache ich denn den Festplattenspeicherplatz? Das ist richtig, ich musste auch erstmal ein bisschen Platz schaffen auf der Platte. Was mich so ein bisschen sogar gewundert hat, trotz meiner Leitung habe ich über Origin schneller geladen teilweise, als es eigentlich meine Leitung hergab. Woran liegt sowas? Ich denke, dass es also die Dateien sind einfach komprimiert und deswegen hat er dir komische Geschwindigkeiten angezeigt. Bei mir hat er halt auch komische Geschwindigkeiten angezeigt. Wirklich? Aber hundertprozentig genau, woran das liegt, kann ich dir auch nicht sagen. Naja, ich habe es über Nacht laden lassen. Nö, bei mir Tag. Also ich habe eine 16M-Mitleitung, es hat bei mir 3 oder 4 Stunden gedauert. Ja, ich habe eine 6er. Bei mir hat es 18 Stunden gedauert, glaube ich. Also hat er angezeigt, es waren im Endeffekt, glaube ich, 8 dann. Naja, geht doch aber. Ich meine, 50 GB in 8 Stunden ziehen, das ist bei einer 6er-Mitleitung vielleicht auch Magie. Ja. Ja, im Endeffekt hoffe ich, wie gesagt, das, was wir jetzt öfter spielen werden. Im Moment, ich habe es vorhin kurz probiert, aber irgendwie bin ich immer abgestürzt. Das war schade. Du bist abgestürzt? Ja, das Spiel ist immer, abgekackt. Das Spiel ist immer abgestürzt. Das wollte nicht. Das war doof. Das war böse zu dir. Böses, böses Spiel. Na gut, dann lass uns doch mal zum Hönes-Mönes kommen. Der Olle Schlawiner. Der Olle Schlawiner, ja. Der hat für... Was am war Donnerstag war es ja soweit, ne? 30 Millionen, 27 Millionen von jetzt habe ich das jetzt schon verraten. Von FC Bayern München zu JVA München gewechselt. Für 3,5 Jahre. JVA München? Gibt's sowas wirklich? Achso, natürlich, ja, gut. Ich dachte gerade, hä? Du hast den noch nicht gehört. Ja, ja. Das ist geil. Für 27 Millionen hat er gewechselt, ja. Er ist ja geil. Ich kenne den noch nicht, wie ich mich gerade freue. Stand schon überall. Na, jedenfalls, ein wenig kann ich ihn verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht selber auch so machen würde, wenn ich so viel Kohle verdienen würde wie er. Wie, an der Steuer vorbeischaffen? Ja, dann würde ich doch auch selber versuchen, an der Steuer vorbeizuschaffen. Ich meine Abermillionen muss ich doch dann abgeben. Das ist doch scheiße. Weil was ist denn daran scheiße? Den ganzen Tag dafür. Und wie, was? Er hat gearbeitet dafür? Ich glaube ja wohl nicht. Er hat höchstens spekuliert. Na, durch was hat er denn seine Millionen gemacht? Er hat doch... durch seine Würstchenbude, durch seine Weißwurstbude. Nur durch die Würstchen? Nein, war ein Scherz. Ich weiß es nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, keine Ahnung. Er wird spekuliert haben oder sowas. Na, ich denke, der hat von Bayern, ist da bei Bayern München mit drin. Also, ich habe keine Ahnung von Fußball. Jetzt werden wir bestimmt geschlagen, weil wir uns hier in Unwissenheit anfangen zu quatschen. Naja, aber sehen wir ihn einfach mal als Menschen. Ich finde gut, dass er verurteilt wurde. Ja, aber man hätte dann, also viele sagen, dass man an ihm ein Exempel statuieren sollte. Na, haben sie ja am Ende getan, aber viel abgeschwächter. Also, ich hätte die Strafe, sie hätte härter ausfallen sollen, meines Erachtens. Drakonisch ausfallen sollen, meiner Meinung nach, weil. Das zeigt doch, dass man in Deutschland Steuern hinterziehen kann und dafür nur 3,5 Jahre kriegt, was irgendwie Pillepalle ist bei den Mengen, was er da. Naja, aber wie gesagt, er geht ja in Berufung und wir werden. Normalerweise hätte er, glaube ich, 8 Jahre kriegen müssen. Also ich finde die Strafe, wie gesagt, dafür für so ein. Das ist doch die Sache, warum alle sich aufregen, weil er halt keine angemessene, also nicht die angemessene Strafe kriegt, die jeder dafür hätte gekriegt. Und sozusagen den Promi-Bonus ausspielt. Naja, die Sonderbehandlung. Und dann natürlich, wenn er dann im Knast sitzt, wird er natürlich auch bestimmt nicht schlecht leben. Ja, ja, sicher. Man sagt ja auch, nach einem halben Jahr wird er wahrscheinlich Freigang kriegen und abends nur noch rein müssen und. Aber wir werden sehen. Ich denke, war das nicht nach 2 Jahren erst Bewährung? Lass dich mal nicht so von dem bepimmeln. Du bleibst immer stehen in dem Ding. Du musst mal gucken, was der Typ da macht. Ja, ich habe keine Ahnung, was der da macht. Das nervt mich total. Ja, aber dann geh doch einfach raus. Wir sind schon wieder bei Diablo 3. Ja, na, weil man muss sich so ein bisschen bewegen. Man kann nicht so stupide stehen bleiben. Immer ein bisschen die Map nutzen. Ich bleibe nicht stehen. So, weg da, weg da, weg da. Er hat doch schon wieder das Vieh. Hönes. Was hätte man dann machen sollen? Härtere für den, Strafe auf jeden Fall. Also ich hätte 3,5 Jahre, finde ich lächerlich, bin ich ehrlich. Das finde ich nämlich auch. Was hättest du denn für angemessen gefunden? Ich kenne jetzt nicht den Ausmaß, aber ich denke so 3 Jahre, wenn man schon 27, hört, 8 Jahre wären möglich oder so. 27 Millionen waren es halt, was er hinterzogen hat, ne? Es ist ja auch von Tag zu Tag mehr geworden. Naja, angefangen hat es mit 3 Millionen, glaube ich. Wegen 3 Millionen selbst angezeigt. Und dann ist es von einem Tag zum anderen immer mehr geworden. Naja, weil immer mehr aufgedeckt wurde. Keine Ahnung, wie viel es wirklich ist. Und wenn du mal überlegst, dass das die 27 Millionen nur die Steuern waren, will ich nicht wissen, was er wirklich eigentlich verdient hat, ne? Naja. Das muss ich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Bei mir ist ja immer die Frage, womit hat er das verdient? Also was, ob das jetzt der Fußball... Gut, wir werden jetzt bestimmt wieder geschlagen. Ja, wie gesagt, naja, belassen wir es dabei. Peinlich. Härtere Strafe, definitiv, jeder andere. Wie gesagt, da zweifelt man so ein bisschen an seinem Rechtssystem, so, ne? Und wenn man ehrlich ist. Ja, ein bisschen schon, weil kann nicht angehen, dass jemand dem Staat so viele Steuern. Aber da wird dann halt auch, kommt dann halt auch wieder die Debatte, wie sieht denn der Unterschied zwischen einem Mörder und einem Steuerhinterzieher? Der hat ja niemandem im Grunde was getan. Und im Grunde hat er ja doch jemandem was getan. Ich meine, das sind wie viele Millionen Hartz-IV-Sätze, sagen wir mal so. Das ist ja dann doch wieder eine natürlich, er hat ja im Endeffekt dadurch uns allen was getan. Das meine ich ja. Also viele Leute sagen, naja, der hat ja eigentlich im Grunde niemandem was getan, aber im Grunde hat er, ich sag fünfmal im Grunde hinterher. Gibt es denn Tatsache Sympathisanten, die sagen, ach, der Uli, der Ärmste? Ne? Er hat viel getan. Da gibt es wirklich Leute, die sagen, der hat viel getan und für die Jugend und hat gespendet und was weiß ich. Ja, Geld gespendet, welches er nicht versteuert hat. Naja, für Spenden sind ja steuerfrei. Oder dadurch erhöht sich, glaube ich, der Steuerfreibetrag. Irgendwie sowas hat Christian gesagt. Ja. Wisst ihr, mit Christian sollten wir auch mal einen Podcast machen. Wenn der mal sich dazu herablassen würde. Herablassen. Naja, das schöne Thema haben wir jetzt auch schon ausgelutscht. Mehr können wir jetzt, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Wir sind so ahnungslos. Und so nichts. Lass ihn stehen, lass ihn in der Ecke stehen. Yes, jetzt kriegt er hier. Ich wollte gerne noch ein Album vorstellen. Ja, gerne. Es gibt ein neues Album von Raff, von Shakusa und von Yoshimitsu. Yoshimitsu, das heißt Zodiac. Das ist gerade erst frisch erschienen, hat 15 Lieder und ist absolut der Hammer. Sollte sich auf jeden Fall jeder, der sich ein bisschen für deutschen Hip-Hop interessiert oder der gerne deutschen Hip-Hop hört, echt mal anhören. Das ist echt gut geworden. Apropos deutscher Hip-Hop. Wer kennt Playboy 51? Ich kenne den nicht. Ja, du kennst nicht? Das ist so ein Typ, der war mal in einer Talkshow. Ich habe den neulich in Reinickendorf getroffen. Ja, das ist ja Playboy 51 aus Reinickendorf und der soll jetzt eben auch ein Album rausbringen im Sommer. Mhm. Produziert von DJ Desu. Den sollte man ja so ein bisschen kennen. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich kann den Typen nicht leiden. Also als ich ihn gesehen habe, habe ich es einfach so getan, als ob ich ihn nicht kenne. Den muss man ja auch nicht kennen. Nee, nicht wirklich. Das ist ein übelster... Der kann sich mit Vollassi-Toni zusammentun und dann kann Das ist so ein Vollassi-Toni. Das ist so ein Vollassi-Toni-Verschnitt. Dann können sie zusammen ein Album aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, das Album ist extrem gut geworden. Also die Beats sind auf jeden Fall krass drauf und auch die Raps sind irgendwie, wie man sie von Raff und Shakusa kennt, echt gut und nicht so nur ich ficke deine Mutter, sondern irgendwie deinen Vater. Die haben halt was. Möchtest du denn noch irgendwas empfehlen? Wir sind jetzt empfehlen. Empfehlungssendung, wenn ihr kein Computer spielt, geht raus, wenn das Wetter es zulässt, empfehle ich euch. Aber es und hört euch auf jeden Fall unseren Podcast an, auch wenn der heute ein bisschen dürftig ist. Ey, wir sind auch wirklich, muss ich sagen, die Meister des Miesmachens. Ja, stimmt, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, tun wir mal. Wir sind scheiße, und mag keiner. Nee, genau, Titanfall haben wir bequatscht, Diablo 3 haben wir bequatscht, wir haben den Mr. Hoeneß so ein bisschen durchleuchtet. Ich hätte noch ein paar Sachen zum Vorstellen. Ich möchte noch ein bisschen Werbesendung draus machen. Das ist eine Dauerwerbesendung. Eine Dauerwerbesendung, Richtung. Ich habe auch dafür mir extra drei Plattformen ausgesucht. Also drei Plattformen. Musik ist keine Plattform, aber ich habe nämlich noch ein Smartphone-Spiel, was ich gerne empfehlen möchte. Das gibt's für Android jetzt ganz frisch neu. Das gab es auf dem iOS schon etwas länger. Das heißt Threes. Threes. So wie die drei mit mehrere Dreien sozusagen. Und was macht man nämlich im Spiel? Zungenverkrippelung. Also was geht es bei diesem Spiel? In diesem Spiel hast du ein Grid von... das Spiel sollte schneller starten, aber ich zählen kann. Ich bin so wieder so unwissend. 5x4 Felder, in denen Zahlen erscheinen. Und du musst als allererstes immer auf die 3 kommen. Also du hast immer 1 und 2, die kannst du verbinden, dann kommen 3 raus. Und dann musst du halt mit diesen Dreien durchschieben und wischen, die Zahlen mal verdoppeln. Und umso mehr du die verdoppelst, umso höhere Punktzahlen bekommst du am Ende. Hört sich jetzt seltsam an, aber wenn man das einmal irgendwie verstanden hat und anfängt zu spielen, kommt man davon einfach nicht mehr weg. Ich spiele das die ganze Zeit und versuche immer noch mehr Punkte zu schaffen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es macht Spaß. Der Pimmel kommt zu dir. Den machen wir jetzt fertig. Ach, scheiße. Den machen wir fertig. So. Das andere, was ich noch vorstellen möchte, ist Pixel Pirates. Pixel Pirates ist ein extrem cool gemachtes Piratenspiel. So im Side-Scroller-Look. Das ist komisch zu erklären. Also du fängst erstmal an und hast deinen kleinen Piraten. Du musst erstmal ein paar Fragen beantworten. Dann läufst du. Ist das ein Smartphone-Spiel? Nein, Computerspiel. Dann läufst du, aber die wurden jetzt wohl unter Vertrag genommen von den Leuten, die Terraria gemacht haben. Und die haben, was ich jetzt gelesen habe, wohl darüber nachgedacht, das Spiel auch aufs Smartphone zu bringen. Mal so. Jedenfalls, du fängst an als kleiner Pirat auf einer Insel und kannst dir andere Piraten anheuern oder musst dir sogar andere Piraten anheuern, kannst dir diverse Dinge kaufen und du baust dir ein Schiff selbst. Also du läufst dann zum Strand und tust mit kleinen Blöcken dir ein Schiff zusammenbasteln, mit dem du dann auf Reise gehst und entweder andere Piratenschiffe kaperst oder auf andere Inseln fährst und dort plünderst, dass die Ureinwohner tötest und sonst so ein Scheiß. Und das ist echt cool. Macht echt Spaß. Wie weit bist du jetzt schon? Na, ist ein bisschen roguelike. Also wenn du verkackst, dann verkackst du halt und darfst neu anfangen. Das ist natürlich schlecht. Aber ja, es ist der Reiz sozusagen, halt oder was? Also mich reizen ja Roguelikes immer irgendwie daran, dass man halt, wenn man verkackt, nochmal von vorne anfangen muss. Und deswegen geht aber eigentlich relativ schnell, den Einstieg zu finden. Ja, es kostet auch nur, ich glaube, 10 €, wenn ich mich nicht irre. Und so könnte man sich echt mal angucken, wenn man mal Langeweile am PC hat. So, ich bin mit meiner Empfehlung durch. Ja, dann, ja, mehr gibt's dem gar nicht hinzuzufügen. Ich glaube, ich bin auch einfach, ich muss wie immer eine Erklärung für all dieses Versagen finden. Nein, Quatsch, ich bin einfach abgelenkt von Diablo 3. Es macht einfach Spaß. Also für mich, mein Tipp im Moment ist wirklich Diablo 3, muss ich sagen. Wem der dritte Teil einigermaßen Spaß gemacht hat, dem empfehle ich ganz klar den zweiten Teil, die Erweiterung jetzt. Auch den Leuten, denen vorher Diablo 3 nicht Spaß gemacht hat, sollten es sich jetzt nach dem Update nochmal ansehen. Und Titanfalls angucken. Titanfalls. Wir kriegen keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür, aber wir machen trotzdem Werbung. Also. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es mit den Servern sich so ein bisschen stabilisiert und dann geht das, glaube ich, auch. Also. Ja, ich denke, das liegt auch am Wochenende, dass jetzt viele Leute spielen wollen und deswegen die Server einfach ein bisschen überlastet sind. Ja, und dass viele Leute spielen, ist auf jeden Fall auch gut. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber ich glaube, das nimmt so ein bisschen viel Platz ein, ob wir vielleicht nicht auch einfach uns mal, wenn wir spielen, irgendwie ein Video daraus von machen oder so. Was denkst du denn? Na, ich bin nicht so für Videoaufnehmen von Spielen. Das funktioniert mit mir. Also Videoaufnehmen an sich schon, aber das Let's Play-mäßig Gequatsche. Naja, ich wollte ja nicht so Let's Play, einfach nur, wenn man über was spricht, dass man das eigentlich auch noch so ein bisschen sehen kann. Manchmal, wie gesagt, wie wir vorhin so ein bisschen gelacht haben, keiner weiß eigentlich, worum geht es. Wäre eine Möglichkeit. Aber ob das dann... Oh, Christian ist online. Ich wollte auch gerade sagen, wer kommt denn da? Ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Festplattenspeicher halt auch ist, weil bei mir ist ja immer chronische Knappheit und diese Videos nehmen dann doch echt viel Speicher ein. Naja, wie auch noch sei. Wir wollten jetzt eine Verabschiedung machen. Bleibt gesund, gehabt euch wohl. Bleibt uns treu. Wir geben uns Mühe, das nächste Mal mehr informiert zu sein. Und folgt uns. Bis dahin, uns immer auf, schön unordentlich bleiben, würde ich sagen. Folgt uns auf Facebook, schreibt uns eine E-Mail an podcast@chaosbude.com und happy talking. Tschüss. Ich sterbe.